Dem verehrten Marschall Kim Jong-un verliehen die Parteien und 12 Massenorganisationen und Gesellschaften in der Stadt Caracas und den Bundesstaaten Miranda und Vargas in Venezuela im gemeinsamen Namen eine Belobigungsurkunde. Am 14. Februar fand in der Stadt Caracas eine Veranstaltung zur Verleihung der Belobigungsurkunde an Kim Jong-un zum 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il statt. Der Generalkoordinator des Bundessekretariats der Vereinigten Linkspartei Venezuelas, Felix Jesus Velasquez Castillo, übergab dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der TVJK in diesem Land die Belobigungsurkunde.